Die nepalesische Zeitung Dorza veröffentlichte jüngst einen Beitrag über den erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Fassung 12 in der TVRK. Die Zeitung schrieb, es sei ein großes Ereignis für den Schutz des Friedens und der Sicherheit der Welt und für die Vereitelung der militärischen Drohung der Imperialisten gewesen. Damit habe man vor aller Welt erneut gezeigt, was man für die Verhütung des Krieges und für den Schutz des Friedens tun solle. Das koreanische Volk habe fest geschart, um seinen Staatsführer die Ambitionen der USA-Imperialisten auf Weltherrschaft zunichte gemacht. So gelte es als ein glänzender Sieg. Die TVRK habe es bewiesen, dass alle Drohungen und Erpressungen von den USA sinnlos seien. Und sie habe den fortschrittlichen Menschen der Welt die Siegeszuversicht gegeben.